Neues. Mit dem Dom. Ja, servus und mit dem Tobi. Hallo und mit Marcel. Herzlich willkommen und mit Martin. Hallo. Ja, servus, auch schön. Wir sind... Ja, grüß dich miteinander. Willkommen beim Volksmusik... wie ist das Dingsbumsfest der Volksmusik? Ja, der Moik ist, glaube ich, aber auch schon draußen. Ja, ist schon ein Weilchen her. Nun ja, auf jeden Fall auch hier geht's zünftig zur Sache. in der Folge jetzt, 163. Jetzt tu nicht so, dein Dialekt ist auch stark. Wenn ich will, ja. An dieser Stelle herzliche Grüße an den Jugendtreff 163, den Treffpunkt 163.de in Bomte. Bomte, das ist irgendwo. Bomte. Ja, du, dich habe ich gespoilt. Ich darf jetzt nicht so tun, als dürfte ich. Bomte, hörst du mich? Im Norden. Ja, aber wo? Von hier aus ist irgendwie alles. Okay, ich gebe mal einen Tipp. Bomte liegt in der Nähe von Osnabrück. Und wo liegt Osnabrück? Das macht es für mich noch nicht besser. In der Nähe von Bielefeld. Und wo liegt Bielefeld? Okay, Ich habe letztens wieder mal festgestellt, dass es so Orte gibt, in denen ich bis jetzt nur umgestiegen bin durch meine Bahncard-Abenteuer. Einer davon ist Hannover. Ah, so, und da war ich jetzt. Ja, ja. Und ich war da irgendwie auf so eine Stunde am Hauptbahnhof in Hannover und das war halt irgendwo. Es war mir auch egal, wo es ist, weil ich stieg sowieso nur um. Aber so dieses entlokalisierte Ding von Orten, das finde ich ganz interessant. So. Hannover hat eine sehr lustige Passarelle. Passarelle? Wusste gar nicht, dass es das Wort überhaupt gibt. Was ist aber eine Passarelle? Nee, ich auch nicht. So eine Art Passage, aber sehr schmal, wo lauter Geschäfte sind. Ja. Das nennt man wohl Passarelle. Hannover hat doch auch dieses versenkte Einkaufsdings vor dem Hauptbahnhof. Ah, okay. Dieses versenkte, diese Passarelle. Ah, oder meinst du das andere versenkte? Du hast sehr viel versenkt in Hannover. Naja, so wenn du vom Hauptbahnhof rauskommst, dann gehst du an so einem Schacht vorbei und da ist unterirdisch dann ein Einkaufsgedöns ohne Ende. Und es geht immer weiter und weiter durch die Fußgängerzone und dann kannst du noch nach oben in den Himmel gucken. Ja, in der Fußgängerzone sehr. Und das nennt man Passarelle. Ja. Wieder was gelernt. Unser Bildungsauftrag ist hiermit erfüllt. Ja, das Niveau ist hiermit. So, das war das Niveau. Nein, ich habe meine Freundin ausgelacht, als sie gesagt hat, ja, die Passarelle. Mhm. So eine bist du. Weil das Wort gibt's ja gar nicht. Aber gibt's. Gibt's. Ist wichtiger als Junk. Ja, ja, Passarelle. Ja. Gut, aber du grüßt irgendwie eine Ortsgruppe von irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen, warum. Bomte. Bei Bomte. Hamburg. Das ist der Treffpunkt 163 in Bomte. Jugendtreff. Okay. Wir grüßen die zahlreichen Hörer und Hörerinnen. Wir wissen, dass ihr zuhört. Ja. Gut, lass uns doch von Hannover weg hin zu iOS kommen. Ich wollte nämlich kurz anmerken, es gibt da wieder mal ein Security-Update und das war irgendwie so leidlich wichtig. Deswegen wollte ich das kurz erwähnen, weil da werden ganz schlimme Sachen gefixt, unter anderem wieder mal ein Handshake-Bug, so dass man irgendwie so Man-in-the-Middle-Sachen machen kann, mit obwohl verschlüsselt. Im Wesentlichen war es irgendwie so eine Geschichte, wo man zweimal den gleichen Verschlüsselungs-Key quasi benutzen kann und dann ermöglicht das böse Sachen mit Man-in-the-Middle. Aber die wichtigen Sachen in diesem Security-Update, das es sowohl für iOS und für OS X gab, waren ausführbare Code-Sachen in WebKit. Sprich, da gab es so einige Buffer-Overflows, die man hat nutzen können oder nutzen kann, um Code auszuführen auf der Maschine und irgendwie aus der Safari-Sandbox auch noch auszubrechen. Und das war irgendwie so etwas suboptimal. Und was sollte man mal updaten? Ach, Webseite zu Jailbreak ist doch ein Service. Genau sowas, ja. Mm. Ja. Des Weiteren gibt es auch neue tolle Features in iOS 7.1.1, das diesen Bug fixt. Nämlich, es wird jetzt im App Store in den Charts angezeigt, wenn Free Apps gar nicht free sind, sondern mit In-App-Purchases kommen. Ja, oder wenn Apps, die was kosten, auch In-App-Purchases haben, steht es da auch drunter. Ja. Ja, aber bei den Free ist es halt meistens ein Freemium oder halt eine Demo-Version. Man weiß es nicht genau, das steht natürlich nicht dabei. Das heißt, es ist jetzt eher so ein allgemeines Brandmark. So. Oh, ja. Ich frage mich, wo das herkommt. Also, weil in der Presse ist jetzt nicht, der Aufschrei ist jetzt irgendwie nicht neu oder nicht kürzlich mehr geworden. vielleicht beschweren sich aktuell mehr Leute. Ich glaube nicht, dass Apple ohne Noten macht. Wir haben uns einfach drüber unterhalten. Ja, die haben Fanboys gehört. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wo? Naja, also es wird spekuliert, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, dass die FTC sich so ein bisschen schon länger ja da dran stößt, wie das läuft. Könnte schon sein. Mhm. Ja, ist ansonsten irgendwas neu? Also es gibt immer noch genügend lustige Bugs. Ja. Mir ist jetzt nichts aufgefallen. Ich habe übrigens, habe ich das schon erzählt hier, dass ich rausgefunden habe, ich hätte immer so ein komisches blauen Schein ab und zu, wenn ich in Apps gewechselt habe aus dem Homescreen, dass so rechts oben so ganz eklige blaue Pixelbatzen sind. Mhm. Du hast einen blauen Schein, was macht der? Der kommt daher, dass eine App neu ist, die in der Mitte ist. Und beim Reinzoomen, du wolltest einen Scherz machen, ich habe ihn nicht verstanden. Muss ich mal durch. Und praktisch diese Reinzoom-Animation vom Homescreen bleibt dann so, fängt an, hat einen ganz groß hochgezoomten Pixelbatzen von dem blauen Ding. Also wenn du das in die dritte Position von der zweiten Reihe oben, so eine App mit einem blauen Dötzel machst. Und dann hast du ganz ekligen Overlay und wenn du eine App startest direkt aus dem Homescreen, dann hängt die auch noch so lange, wie der Default-Screen, also wie das Default-PNG gezeigt wird, bis die App startet. Und es sieht total kaputt aus und es ist aber schon immer drin gewesen. Ja, die richtige Antwort wäre gewesen, erscheint blau. Richtig. Das ist ein blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Rambo 3. Klassiker. Hä? Ernsthaft? Ernsthaft? Rambo 3? Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Rambo gesehen. Ich habe nur die Spiele gespielt. Außerdem ist ja John Spartan eigentlich viel wichtiger als Rambo. Blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. So viel zu diesem Thema. Filmzitate für 100. Ja. Gut, unglaublich. Unglaublich übrigens auch, dass Apple jetzt tatsächlich Beta-Versionen nicht mehr auf Entwickler beschränkt. So, es gab ja dieses sogenannte Apple Seed-Programm schon sehr lange. Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Kontakt gekommen bin mit Mac OS X 10.0, da gab es auch schon Apple Seed. So. Aber war das für Normalos? Also nee, das war eben nicht für Normalos, so das war so auf Einladung. Also das genau. Waren für Entwickler, für Nicht-Entwickler auf Einladung quasi Seed zu bekommen. Und da, dieses Programm haben sie jetzt offengelegt für jeden. Da kann man sich jetzt irgendwie anmelden und dann kriegt man OS X Beta. Sie haben es eine Zeit lang aber auch komplett eingestampft gehabt, weil irgendwie zumindest einer meiner Kontakte, der das hatte, hatte man dann keinen Zugang mehr auf das Zeug. Okay. Und er hat es eigentlich interessant gefunden, weil er hat immer auch fleißig Bugs reportet. Es ist auf jeden Fall so die gleiche URL wie früher. So, also diese URL steht noch Apple Seed. Ja. Und offiziell heißt das jetzt OS X Beta Seed Programm. Jetzt, wo es keinen mehr interessiert. Ja, jetzt, wo es keinen mehr interessiert. Und ich dachte jetzt kurz, man kann Betas produzieren, die man an Leute verteilen kann. Ach so. Aber ich depp. Ja, nein. Nee, auf Mac kannst du das ja eh. Oh, ja, das geht. Es geht nur um Mac. Nein, also ja, du kannst es schon, aber dann kriegen die ja diesen Dialog mit, dieses ist ganz böse und nicht signiert und. Nee, das kannst du schon Developer signieren, das darfst du schon. Ich habe letztens festgestellt, ich hatte irgendwas runtergeladen und habe mal wieder diesen Dialog gelesen, den ich da bekomme, wenn das nicht signiert ist. Und da steht ja tatsächlich irgendwas drin mit, hey, lad das doch aus dem Mac App Store runter besser. Ah ja. So. Okay. Ernsthaft? Ja, es ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen, aber das Wording war schon so ein bisschen seltsam, so von wegen hier, mal lieber aus dem Mac App Store runterladen. Mhm. So. Okay. I see. Naja, das wird eh alles auf iOS geswitcht, bevor es dann noch dichter wird. Bevor es noch dichter wird? Ja, von wegen, dass man nichts mehr ausführen darf. Also diese ganze, also, ich glaube, der Modus bleibt so offen. Da wird ja schon lange geunkt, dass man auf dem Desktop auch so eingesperrt wird in ein App Store-Land. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das passiert, bevor nicht die ganze Plattform sich nochmal dreht. Die Zukunft vom Mac ist sowieso so ein bisschen fragwürdig, weil sich einfach niemand mehr dafür interessiert. Bei Apple habe ich das Gefühl. Naja, ist jetzt kein Hobby. Ja, kein Hobby mehr ist auch Apple TV. Das ist so eine der Aussagen, die bei diesem Quartalszahlen-Wahnsinn, der irgendwie gefühlt jede zweite Woche stattfindet. Aber tendenziell dann doch jedes Quartal nur. Ja, ich weiß, ich sagte ja gefühlt. Ja, gab es jetzt wieder Quartalszahlen und in dem Zuge sagt man ja dann auch so ein bisschen was zu den jeweiligen Produktgruppen. Und da hat Herr Cook gesagt, ja, dieser Apple TV, der macht irgendwie eine Milliarde Dollar Umsatz im Quartal und so oder im Jahr, ich weiß gar nicht, irgendwie eins von beiden. Waren es nicht sogar mehr? Naja, egal, aber es war irgendwas von Billionen. Billion Dollar. Aber so von der Aussage her, ja, so sehr Cook-eske, da als Hobby zu, das Hobby zu nennen, ist ihm jetzt das zu. Das wird ihm nicht gerecht. Ja, ja, ja. Frevelhaft. Aber vielleicht kommt ja auch was. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. Ist ja schon lange. Aber ob da echt ein Display kommt, ich glaube es ja irgendwie. Ich weiß nicht, wo das hingehen soll mit dem Apple TV, aber ist schon lange kein Update mehr gekommen. Könnte doch mal. Also es gab ja jetzt Software. Letzte Woche neue Kanäle. Ah, nach dem Red Bull-Kanal jetzt auch noch. Ja. Na. Irgendwie A&E und History Channel und noch irgendwas. Aber so selbst, also allein jetzt mit Watch Ever ist es durchaus schon da für ein Hunderter so diese das Ding als Box für iPhone, iPad-Display und Watch Ever und iTunes-Content. Finde ich in Ordnung. Ich habe es für Netflix und iTunes. Das Gerät ist durchaus noch praktisch. Ich habe an allen meinen Displays so ein Ding dran. Es ist nur nervig, dass man irgendwie immer so in die Einstellung gehen muss und die Kanäle heiden, die irgendwie dazu kommen, damit man noch den Überblick bewahrt. Oh. Irgendwie, da poppt die ganze Zeit so Spam auf. Ja. Also ja. So zwischendurch hatte ich das Gefühl, ich hatte den Apple TV verstanden, aber das ist jetzt schon wieder vorbei. Du hast ja meinen nicht mal gewollt, meinen alten. Hier ist noch so ein 27p Apple TV. Der. Und mit dem Produkt, was ich nicht mal verstehe, brauchen. 1 Milliarde Umsatz zu machen im Quartal. Sauber. Ja, ansonsten in iPad-Zahlen hat er irgendwie kommentiert, weil irgendwie verkauft sich ja nicht so gut im Verhältnis und hat er dann irgendwie geredet, ja, verkauft sich aber eh besser als iPhone und überhaupt und ist halt verkauft sich halt nicht mehr so gut, wie es sich schon mal verkauft hat oder so. Ja, also da wird ja irgendwie auch über den weniger steigenden Wachstum gesprochen, irgendwie die zweite Ableitung irgendwie ist jetzt nicht mehr, zeigt nicht mehr nach oben. So. Ja, da hat er zumindest auch gesagt, dass mehr iPads verkauft werden als iPhones, was mich irritiert hat, das wusste ich gar nicht. Ach, wirklich? Aber das ist, ja, also hat er zumindest so behauptet. Und dann ist es ja eh schon, also dann ist es schon so eine Sättigungsgrenze, die irgendwann mal erreicht wird, oder? Ja. Weil du brauchst jetzt nicht unbedingt das neueste iPad. Also gerade beim iPad ist es so, bis auf das, dass das iPad 1 jetzt nicht mehr mitspielen kann, ist so der Bedarf eines schnelleren oder neueren Geräts für die Leute, die das iPad nutzen, noch viel weniger da als beim Telefon. Beim Telefon ist es halt so, okay, alle 2 Jahre gibt es eh was Provider-subventioniertes, aber so, solange das Zeug noch läuft, also das erste iOS, das wieder was abschneidet, wird da wieder Bedarf auslösen, glaube ich. Naja, oder halt irgendwie Sachen, wo man merkt, dass man irgendwie ein Gerät hat, das zu langsam wird für langsam. Zu langsam wird langsam, auch eine gute Konstruktion. Also ich habe aus meinem iPad 2 schon bei manchen, also bizarrerweise bei Hearthstone, also nicht bizarrerweise, aber dooferweise bei Hearthstone, das laggt halt so ein bisschen. Ja, das macht es aber auf dem aktuellsten auch leider. Nee. Da muss ich dich enttäuschen. Nee. Doch. Nein. Das ist ein anderes, also das ruckelt. Ja. Ja, und auf dem iPad 4 ruckelt das nicht. Ja, oder nee. Martin löscht einfach seine Apps, quittet die Apps vorher. Also das ist definitiv schon ein Unterschied, ob man das auf einem iPad 2 oder auf einem Ja, klar macht es einen Unterschied, aber es ist immer noch, es könnte noch runder sein. Also am Desktop ist es schneller. So. Das ist halt Unity. Genau. Außerdem spiele ich es trotzdem lieber auf dem Desktop. Also ich habe hier eine Grafik, da sind auf jeden Fall die iPhones. Von der Stückzahl mehr? Da stehen 43 Millionen iPhones und 16 Millionen iPads. Ja, das klingt irgendwie auch plausibler. Ich habe jetzt die Zahlen, die nach dem Komma abgeschnitten. Mars Floor. Ja, ja. Und 2,8 Millionen iPods. Jetzt verkauft in dem Quartal, weil er hat schon drüber gesprochen, dass Umsatz, vielleicht ging es um Umsatz. Umsatz? Also Umsatz wäre, weiß ich nicht. Also ich habe dieses Ding durchgelesen, diesen Transkript, den wir da auch verlinken, und da klang das so. Aber oder er hat iPhone 5C gemeint. Ja, da hat er sich aber auch nicht drüber kommentiert. Doch, schon ein bisschen. Hat er sich darüber kommentiert? Ja. Wie das jetzt mit den, wie lange so ein iPhone halten muss und nicht, und dass das iPhone 4 nur ganz wenig verkauft hat. Dass man das auch schon nicht mehr weiterverkaufen muss. Aber ich weiß jetzt nicht, so viel Spannendes. Aktiensplit haben sie noch gemacht. Das ist gerade spannend und Aktien-Split in einem Wort gesagt. Nee, aber das ist halt zumindest erwähnenswert irgendwie, weil das passiert ja nur alle 10, 20 Jahre oder so. Irgendwie so 1:7 jetzt dann im Juni. Ich kann mich noch an den letzten Aktien-Split erinnern. Ja, das war, glaube ich, 2002 oder 3. Naja. Erklär doch mal für... Nein, ich kann das nicht. Was ist ein Aktiensplit? Ein Aktiensplit ist... Ich frage für einen Freund. Naja, der Aktienkurs geht so hoch, die eine Aktie, ist ja die kleinste Einheit, die man so kaufen kann. Mhm. Also man kann ja nicht Komma-Aktien kaufen. Und das ist natürlich für Kleinanleger doof. Und deswegen, wenn jetzt eine Aktie $600 kostet, dann machen wir die halt wieder kleiner, dann kostet es halt wenigstens nur noch 100 oder so. Und dann ist das ist ja nicht wie bei Bitcoins. Ne? Da hätte ich jetzt auch gerade gesagt. Ja. Witzig finde ich, dass diesmal die Apple is doomed-Rufer irgendwie ganz, ganz leise sind. Also ich höre nur, also ich habe nur gelesen, ja, die müssen jetzt endlich mal ein neues iPhone rausbringen, statt das gleiche Modell immer wieder. Und sie haben halt, also sie haben auch noch mehr Umsatz gemacht als im letzten Quartal. Also jetzt haben sie, also die Zahlen an sich übertroffen, deshalb unkt dann keiner, weil das Unken startet immer mit den Analysten und wappert irgendwie durch und jetzt ist gerade so, kann sich keiner beschweren, weil keiner mehr Umsatz erwartet hat. Ja, im Vergleich zum letztjährigen Quartal. Ja. Ja. Also sie haben halt irgendwie ihre Erwartungszahlen übertroffen und die Analysten korrigieren jetzt die Erwartungen nach oben und irgendwann. Damit sie dann wieder die nach unten korrigieren können. Das heißt, nächstes Quartal können wir uns da wieder auf Apple is doomed freuen. Ja, das funktioniert wie so Wettervorhersage. Nächste Woche ist schönes Wetter, wenn das Wetter schlecht ist, dann gibt es die Unkenruf und wenn das Wetter besser ist, dann korrigiert man das Wetter noch nach oben. Tja, klar. Ja. Okay, Apple TV ist kein Hobby, aber ansonsten irgendwie so besonders viel Interessantes hat er dann auch nicht mehr gesagt, oder? Nee. Das war es dann auch schon. Ich habe das komplett durchgelesen, es hat mich irgendwie auch ein bisschen gelangweilt. Ja. Ich habe mir das dann auch in Tim Cooks Stimme vorgestellt, das macht sich besser. Die werden ja auch alle immer langsamer. So. Johnny spricht immer langsamer, Tim immer gerührt. Liegt daran, dass sie kein Fußband haben. Tim hat ja jetzt diesen, ja, ich wollte noch kurz zu Tim was sagen, weil der hat ja diesen Wir sind so grün Werbespot irgendwie gevoice-overt. Mhm. Das klang auch so ein bisschen eingeschlafene Füße mäßig. Ja. Ja, wobei das von der Message her schon wieder ganz angenehm ist. So. Ja. Also es ist nicht zu pathetisch und trotzdem so die Richtung auch passt. Ein bisschen weniger als das You Contributor First Verse von Robin Williams dazu. Also letztens. Das von war ja so ein bisschen over the top. Club der Toten Dichter und so. Ja. Ja, ja. Nun ja, Marcel wollte gerade schon mit dem Brecheisen überleiten. Eingeschlafene Füße. Du hast nochmal das Stichwort gegeben. Aber Fuelband kommt da nicht an den Fuß. Ja, aber geht ja schon ums Laufen. Ja, wir wollten nur am Rande vermerken, dass Nike irgendwie diese Woche das komplette Fuelband oder große Teil des Fuelband-Teams irgendwie gefeuert hat und irgendwie meinte so, ja, nee, wir verkaufen das jetzt schon noch, aber wir machen kein neues mehr. Aber macht euch mal keine Sorgen, aber irgendwie, ja. So. Also die Aussage ist wohl, die Nike Fuelband ist eine Sache der Vergangenheit und sie machen kein Wearable-Zeug mehr. Keine Hardware. Ja. So. Nur noch, wie heißt es dann? Healthbook-Integration. Ja. Aber irgendwer muss auch die Hardware machen, dann die da integriert werden will. Das Fuelband wird es wohl nicht sein. Das ist doch alles iPhone, das ist alles im iPhone eingebaut. Okay. Ja. Im Übrigen, es gibt ja diese neue Apple-Werbung jetzt irgendwie, die das iPhone nochmal irgendwie in den Mittelpunkt rückt, wo irgendwie diverse Apps so drin vorkommen. Und da gibt es irgendwie so eine App, die fand ich ganz lustig. Da kann man wie heißt es auf Deutsch? Heartrate? Herzfrequenz. Puls. Dankeschön. Da kann man seinen Puls messen. Und zwar hält man da den Finger an die Kamera hinten und der macht dann das Licht an. Und über die Helligkeitsveränderung, wie man das ja auch im Krankenhaus macht, schätzt er dann den Puls. Abgefahren. Das funktioniert ganz gut. Ja, die eine All-Around-App, die wir letztens mal vorgestellt haben, versucht es auch. Und Samsung hat es ja eingebaut in das neue schon. Ja, aber das Ding, das in der Werbung vorkommt, heißt Heartrate, Instant Heartrate oder so. Instant Heartrate. Ja. Hearthstone. Klingt ein bisschen wie Gallenstein, wenn man es in dem Health-Kontext zieht. Stimmt, so ein Gallenstein fürs Herz ist nicht gut. Das sollte man nicht machen. Schmerzen. Ja. Schmerzen. Schmerzen ist kein guter Überleitungsdings, aber Marcel hat uns wieder einen GDC-Talk rausgesucht. Ja. Ich schaue mich da immer durch. Leider nur sozusagen die Hälfte von dem GDC-Talk, weil es gibt noch einen zweiten, der aber noch nicht zugänglich ist oder gar nie zugänglich sein wird. Und zwar geht es um Antichambre. Antichambre, der Entwickler hat einen Talk gehalten auf der GDC. Jetzt mit einem Jahr Abstand. Alexander Bruce. Und hat seine Erfahrungen als Indie-Entwickler da aufbereitet. Ziemlich krasser Talk, finde ich. Er erzählt da sehr bestimmt, wie er das gemacht hat und dass er sich dauernd bemüht hat, sich zu überlegen, what makes me different? Also wie kann ich im Vergleich zu den anderen Entwicklern mein Produkt nach vorne bringen? Und es wundert dann auch nicht, dass er total ausgepowert war nach dieser ganzen Entwicklung. Und der ist ja auch dann in Depression verfallen nach der Veröffentlichung von Antichambre und scheint ihm wieder ein bisschen besser zu gehen. Also sehr, sehr krasser Talk. Ich fand es spannend. Am Anfang fand ich es fast ein bisschen unsympathisch, aber dann hat man den Menschen dahinter irgendwie kennengelernt während des Talks und auch mehr verstanden. Dann fand ich es wieder okay. Ich habe mir den ja auch gerade angeschaut und ich fand, man sieht die Entwicklung ganz cool, weil er am Anfang halt das System gamen irgendwie wollte, dass er sagt, okay, ich bin jetzt hier in der Uni, ich bin nicht besonders toll, ich bin so besonders durchschnittlich, aber ich kann gut rausstechen. Und hat sich gesucht, wie kann ich auffallen, wie kann ich rausstechen und bemerkt werden mit dem Plan, das mache ich in der Industrie, in der Branche Spieleentwicklung dann wieder, fall wieder auf, mach wieder was Spezielles und bin so sichtbar. Und mit der Uni das zu machen, das System irgendwie zu gamen, das finde ich okay, weil das System eh vorne und hinten komisch ist. Und man merkt, wie das dann überleitet später in eine totale Selbstanalyse, wie er sich selbst betrachtet auf lauter Metafaktoren, die jetzt nicht sind, wie gut ist mein Spiel, sondern wer schreibt über mein Spiel, wieso schreiben die über mein Spiel, in welche Contests komme ich, warum werde ich da eingeladen? Und er analysiert halt das, dass die Kontakte, die er sich aufgebaut hat, indem er auf den ganzen Konferenzen Leute getroffen hat, welche ihm da was gebracht haben, dass so persönliche Kontakte was bringen, dass Leuten, hallo, ich bin der Typ mit den zwei Vornamen, ich habe es ja schon wieder vergessen. Alexander Bruce und Visitenkarte in die Hand drücken, bringt gar nichts. Das fand ich witzig, weil das zeigt so eine Entwicklung. Ja, es kommt aber alles relativ control-freakig rüber. Auf der einen Seite bewundere ich es auch und wie sehr er versucht, alles unter Kontrolle zu halten und zu planen und wirklich jedes Detail. Es ist schon eine ganz interessante Sache, weil er sagt sozusagen, das war kein Glück, das Antichambre erfolgreich geworden ist, sondern es waren 7 Jahre oder 9 Jahre Arbeit, die er da reingesteckt hat, dass es erfolgreich wird. Es kommt aber immer ganz anders rüber. Plötzlich ist dieses Spiel da, Antichambre, und alle schreiben drüber und du weißt nicht, wo kommt das eigentlich her. Ein bisschen fand ich es auch entmutigend. Also wie viel Arbeit man so in diese Faktoren stecken kann, die gar nichts mit dem Spieleerfinden zu tun haben. Aber es ist auch so ein bisschen, also ich finde in dem Zusammenhang halt auch so ein bisschen die Kultur von IGF so ein bisschen schwierig, Spiele schon auszuzeichnen mit einem IGF Award Jahre bevor sie veröffentlicht werden. So. Und das macht natürlich dann auch nochmal einen zusätzlichen Druck, weiß nicht. Druck, ja, ich habe es aber jetzt zum ersten Mal verstanden. Weil dieser Hype-Cycle, dieses drauf vorbereiten, da kommt ein Spiel, das ist, also im Grunde brauchst du da ja auch Jahre dafür, dass naja, du immer wieder genannt wirst. Auf der anderen Seite sowas wie Monument Valley. Oh, Monument Valley, das kommt dann halt einfach. Mountain Dew Valley. Ja. Uncanny Mountain Dew Valley. Also ich fand den Talk sehr spannend. Definitiv. Ja. Und ja. Ja. Und wenn man hat auch gemerkt, es geht ihm nahe und da ist er wirklich dann wieder menschlich geworden. Dann fand ich es auch irgendwie. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt 7 Jahre lang an irgendwas arbeiten, bevor ich es veröffentlichen kann, das ist schon eine ziemliche Horrorvorstellung. Ja, das ist so dieses Indie-Game-The-Movie-Phänomen, das sind halt Geschichten und die gibt es. Und es gibt Leute, die wie bei Fez so lange dran arbeiten, aber es gibt viele verschiedene Modelle im Spielebereich. Man darf halt nicht den Fehler machen, dass es immer nur einen Weg gibt. Also zu denken, dass es immer nur einen Weg gibt. Tja. Es gibt auch einen Weg ohne Mountain Dew, offensichtlich. Wir sprachen ja letztens über diesen Game Jam, der, wie hieß er? Game Underscore Jam oder so. Der so katastrophal an die Wand gefahren ist, aufgrund von seltsamen Consultants und Mountain Dew Sponsorship. Und eine der Teilnehmerinnen dieses Projekts hat sich jetzt gedacht, wir können das auch besser. Und macht jetzt den Rebel Jam. Rebel Saga Jam. Ja. Ja, das Ganze in gut. Ja. Vieles scheint so bekannt. Vieles ist noch nicht bekannt. Es gibt diese Umfrage, wo man irgendwie sagen kann, ob man Lust hat mitzumachen. Und eine dieser Fragen ist, bist du bereit, vor der Kamera Mountain Dew zu trinken? Und die Antworten sind nein und nein. Ach, daher kam diese Grafik. Ja, ja. Großartig, ja. Aber Plan ist wohl, einen Game Jam zu machen, 3 Tage lang den irgendwie zu kommentieren zu lassen von Let's Playern und Kommentatoren und so. Und das Ganze zu filmen und auf YouTube zu packen. Schön. Und organisiert von Zoe Quinn, die man unter anderem von Depression Quest kennt. Ja, cool. Ja. Das finde ich gut. Da kann man auch schon Geld drauf werfen, wenn man möchte. Da kann man per PayPal so ein Pay What You Want Support Hab ich Geld gesehen. Hinwerfen. Ah, hier, tatsächlich Donate hier. Der ist ganz klein. Sehr dezent auf der Seite. Ja, ist ein cooles Unterfangen. Wenn das Potenzial ausschöpft, das Game-Jam hatte, dann wird es sicher sehr cool. Ja, behalten wir im Auge. Mal gucken, was draus wird. Phaser.io, das ist sowas, das hört sich an, als hätte Marcel das hier reingeschrieben, oder? Das hat Marcel hier reingeschrieben. Ja. Was ist denn Phaser.io? Ja, ich sitze ja gerade an einem HTML5-Spiel, das ich umsetzen muss, also eine Auftragsarbeit. Und hatte mich umgesehen nach HTML5 Game Engines und hatte da zuerst Impact entdeckt. Und Impact konnte ein paar Sachen nicht, die ich gerne machen wollte. Oder nur sehr umständlich. Natürlich können die alles, was JavaScript kann. Klar. Sowohl Impact als auch Phaser basieren auf JavaScript. Und auf der Maze habe ich mich dann unterhalten und habe so erzählt, ja, ich mache HTML5. Spiel. Und da wurde mir dann Phaser empfohlen. Phaser hat den ersten Vorteil, es ist kostenlos, wird aktiv weiterentwickelt und mit dem Framework kannst du ratzfatz HTML5-Spiele machen. Oh. Die laufen dann entweder über WebGL oder, wenn WebGL nicht da ist, über das Canvas-Element von HTML. Ich muss sagen, da war ich ein bisschen blind. Es ist erstaunlich, was man mittlerweile alles machen kann. Also auf performance-technisch. Die Dokumentation finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Die ist so ein komisches Webformular, wo es zwar ein Suchfeld gibt, aber wenn ich da was eintippe, dann passiert nichts. Ich habe es dann nochmal auf Firefox probiert, passiert ja auch nichts. Vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Und die Funktionen sind nie mit Codebeispielen in der Dokumentation versehen, was ich schwierig finde, weil das hilft schon immer sehr. Dafür gibt es eine ganz nette Example Library. Okay. Und wie gesagt, auch sehr viele Nutzer, die dann auch Fragen stellen. Man findet die Sachen dann schon. Ich habe da ein bisschen was ausprobiert, weil ich mir das angeguckt hatte. Und lustigerweise hatte ich dann irgendwie als erstes Beispiel gleich irgendwie dieses Peter Rabbit, das da unten verlinkt ist, angeklickt. Und da ging ein Flash-Player auf. Und da dachte ich mir so, hä, was läuft denn hier? Wieso das denn? keine Ahnung, es gibt wohl auch so ein Flash-Fallback für, wenn, keine Ahnung. Ein Flash-Fallback für? Hier steht zumindest, dass das Phaser-Mate und es wollte Flash laden und lief in Flash. Aber ich habe dann auch irgendwie dieses Connect-Me noch gespielt, das dann das nicht gemacht hat. Keine Ahnung. Also die Sprite-Engine kommt, glaube ich, von Flash, weil da heißen auch Sachen Display-Objects. Hm. Ich weiß es gar nicht genau. Wie heißt die? Pixie.io oder so ähnlich, die da benutzt wird. Hm. Nee, also ich wüsste jetzt nicht, warum das Flash sein sollte. Tja, nee, also es lief dann, wie gesagt, auch ein anderes einfach so in HTML. Also läuft auch auf dem iPhone im Browser ohne Probleme. Hat mich sehr erstaunt, dass es mittlerweile soweit ist. Und man spart sich halt viel, viel Arbeit, im Gegensatz dazu, wenn man es selber machen will. Ich hatte ja gesucht, ob es von Adobe was gibt, weil ich ja die Creative Suite habe und du spielst jetzt gerade ein Flappy Bird. Genau, ich bin in der Fanboys-App das Phaser Flappy Bird. Ja, siehste. Also es gibt ein französisches Tutorial, wie man Flappy Bird macht. Ich finde schon irgendwie cool, dass es einfach so im Browser läuft, ganz ohne Flash mittlerweile. Und Adobe hat irgendwie noch überhaupt keine Lösung für sowas, was mich sehr gewundert hat, weil irgendwie dachte ich, dass die vor 5 Jahren oder so auf HTML5 umsteigen wollten. Ja. Gefühlt haben sie irgendwie auch schon 20 Applikationen rausgebracht, die irgendwie alle was anderes mit HTML5 machen, was eigentlich Flash gemacht. Genau, also du kannst in Flash zum Beispiel auch statt ActionScript JavaScript programmieren und ich glaube, die Animation und so wandelt auch automatisch um. Aber du hast halt kein Framework. Was es dann wieder relativ useless gemacht hat für mich. Und dann gibt's noch Edge, Adobe Edge bla, Adobe Edge Animate, Adobe Edge und jedes macht halt irgendwas. Aber nur Teile. Nun ja. Ja, also falls ihr euch für HTML5 Development interessiert, schaut mal rein bei Phaser.io. Sehr spannend, kriegt man auch sehr schnell was hin, was ihr euren Freunden zeigen könnt. Ja. Ich habe gerade 3 geschafft, der Flappy Bird. Ich glaube, das ist mein All-Time-Rekord. Eine Sache dazu muss ich noch sagen. Das ganze Zeug läuft natürlich nur auf dem Browser oder in Sandbox-Modus. Du brauchst also einen laufenden Server auf deinem Rechner. Ja, da ist aber irgendwie auch dokumentiert, wie man sich da einen mal schnell startet. Und das ist irgendwie alles. Gerade am Mac ist das nicht das große Problem. Da kannst du einfach mit Python im Zweifel. Python. Ja, ich habe Ruby erwähnt. Aber der Apache, der eingebaute, geht auch noch. Ja. Ich habe das doch uncool. Einfach mit Python irgendwie so surf Python, Directory und dann. We break now. Ja, wir haben ihn verloren an Python. Hä? Wenn ich jetzt JavaScript programmieren will, dann mache ich doch nicht erst noch Python. Ja, mit dem kann man, es gibt einen Python-Kommandozeilen Kommando, mit dem du einfach das aktuelle Directory surfen kannst auf Port, schieß mich tot. Das klingt interessant. Das solltest du mal vorstellen, irgendwann mit Link. Okay. mit Link vorstellen möchte ich auch Hitman Go. Wir sind beim Konsum. Ja. Hitman Go ist ein Produkt aus der Hitman-Reihe, wer hätte gedacht. Nein, es ist ein Spiel um einen Auftragskiller. Es ist aber nicht wie alle anderen Hitman-Spiele ein First-Person-Schleich-Ding-Sie, sondern es ist ein Brettspiel. Ein gesteamtes Go, oder was? Nein, das nächste ist Hitman-Chess. Nicht wirklich. Ja. Also, es ist im Prinzip ein Schiebepuzzle. Es hat so die Optik von einem Brettspiel mit so Figürchen, die man auf Pfaden hin und her schieben kann. Die Umgebung ist so ein bisschen H0-Eisenbahn-mäßig. So, und die Spielfiguren sehen auch dementsprechend aus. Jetzt. Ja, ich habe es dir schon gezeigt, Baba. Ja, den Titel wusste ich auch nicht. Und irgendwie, es hat jetzt die Woche sehr viel gute Presse bekommen und dann habe ich es mir auch mal ausprobiert und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ist es irgendwie vom Style her sehr cool und die Idee ist eine ganz schöne, aber irgendwie ist es halt doch ein relativ simples, Sokoban-mäßiges Schiebepuzzle. So, ja. Also, es ist irgendwie sehr, sehr, sehr viel Style, wenig Substance, aber okay irgendwie. Hast du es lang gespielt? Also ich irgendwie, ich habe so einen Tennisspieler umgebracht, so als. Genau. Also zu dem Punkt bin ich dann auch, habe mir auch gedacht, ja, es ist ja ganz nett, aber. Länger habe ich auch nicht gespielt und da kann man halt irgendwie. Also es ist schon von der Spielmechanik her ist schon was drin. Ja, es ist schon so Schiebepuzzle-mäßig, also es ist nicht so viel, was dazukommt. Es sieht sehr hübsch aus, ist wirklich sehr stylisch. Ja. Also ich mochte das, was ich gespielt habe, aber es ist jetzt auch nicht das Beste seit geschnitten Brot. Aber nee. Kann man machen. Ja. Kostet irgendwie $6 auch, oder? Also, was ich ja an sich auch begrüße. $5. Ja. Die andere Hitman-Reihe kannte ich gar nicht. Ich habe echt nur den Style gesehen, habe mir gedacht, das will ich sehen. So. Ja, also kriegen natürlich auch ganz viele Reviews jetzt von enttäuschten Hitman-Menschen, die sich beschweren, dass es ja ein Brettspiel ist. Ich wollte auch sagen, so für so eine. Also, wenn du so eine CI hast, dann macht der überhaupt keinen. Das macht keinen Spaß dann. Tja. Oder wenn ich jetzt ein Hitman-Spiel erwarte, das ist doch kein. Das, ich meine, das kann irgendwie Mario kann das machen, so Genre-Hüpfen, aber so eine. Genre-Hüpfen, Mario. Ja. Ja. Also, es ist sehr hübsch, aber es ist ein Schiebepuzzler. Ja. Wo ich schon bei den eingeschränkten Empfehlungen bin, wollte ich auch mal Stranded empfehlen. Das empfehle ich deshalb eingeschränkt, weil ich selbst nicht gespielt habe. Aber ich fand das sah interessant aus. Dann habe ich dir ja was voraus. Ah, du hast es gespielt. Du hast vorher gekauft und gespielt ein bisschen. Ah. Und ich kann diese eingeschränkte Empfehlung überhaupt auch aussprechen, weil sag erst mal, was ist. Naja, also es ist so ein bisschen, also es ist ein Adventure. Und zwar ein sehr klassisches, das sieht auch sehr klassisch aus. Es hat so ein bisschen die spätere Sierra-Optik, so irgendwie am Space Quest 3, 4, so um den Dreh. Ich habe so ein bisschen The Dick eigentlich so im Kopf gehabt. Als The Dick ist auch optisch durchaus, ja. Und es geht um einen Astronauten, eine Astronautin, unklar, die irgendwo auf wahrscheinlich dem Mars oder irgendwo auf einem Planeten halt strandet, deswegen heißt es ja so, und dann ihre Umgebung oder seine Umgebung erkunden muss. Und also es sah halt grafisch ganz nett aus, die Screenshots sehen ganz cool aus, aber ich glaube, es ist halt relativ puzzelarm und mehr so ein Erkundungs-Adventure-Spiel. Also ich habe auch die Grafik gesehen, habe den Trailer gesehen und habe gedacht, so okay, das ist doch eigentlich sowas vom Stil her, das magst du doch. Und dann habe ich ein bisschen reingespielt und da sind mir so zwei Ecken aufgefallen, die mich jetzt ein bisschen genervt haben, aber die können natürlich auch, also ich glaube, es ist gut, wenn man das weiß vorher. Also es ist jetzt, da gibt es jetzt keine Dialoge da drin oder nicht wirklich direkte Rätsel, sondern man läuft halt eigentlich nur rum in einem relativ statischen Umgebung. Also es ist so, da ist man ist da gelandet und da gibt es praktisch eine relativ fixe Location, die ändert sich nicht großartig und da kann man im Endeffekt rumlaufen. Und dann passieren ein bisschen Dinge und dann kann man sich wieder schlafen legen. Also das war jetzt die ersten zwei Tage oder so. Und dann kann man wieder rumlaufen, dann passieren wieder Dinge und dann kann man sich wieder schlafen legen. Man kann aber nicht richtig interagieren. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo hinklickt, also man kann nur an Stellen hingehen. Und das ist auch nicht so, dass der Klick wirklich direkt an die Stelle läuft, sondern hat immer so einen Abschnitt davon. Dann musst du nochmal klicken. Also die ganze Bedienung hat mich ein bisschen rausgerissen. Und auch das, dass ich halt nur rumlaufen kann. Ich muss in einer sehr langsamen, sphärischen Stimmung sein. Dann wäre das vielleicht ganz gut. Ich habe dann irgendwie so eine Hilfedatei mit dabei, die man lesen kann, auf vielleicht auch vorher machen hätte sollen. Da ist dann auch gesagt, du kannst auch so, es hängt ein bisschen von Tages- und Nacht, also ein Minimalistic Exploration Adventure Game. Also man kann auch mal einfach ausschalten und irgendwann anders wieder einschalten, dann passieren vielleicht ein bisschen andere Dinge. Es wird hier in der Kritik auch als ein Adventure Game, das irgendwie von Stanley Kubrick sein könnte, beschrieben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator, wenn man bei 2001 nicht eingeschlafen ist, dann könnte man vielleicht gefallen. Ja, und wenn man halt jetzt einfach nur rumlaufen und die Musik genießen und das Atmen von den Lebewesen, die da so am Bildschirm sind, angucken und so. Es ist, glaube ich, eher so, es fühlt sich eher an wie Little Computer People als wie ein Adventure, finde ich. So. Ja, das hat es jetzt für mich wieder interessanter gemacht, lustigerweise. Genau, für mich war es dann eher so, ich schaue mir das Let's Play an, obwohl ich es gekauft habe. Ich verstehe. Wo wir schon bei eingeschränkten Empfehlungen sind. Es ist die Woche der eingeschränkten Empfehlungen. Du wolltest was über Trials Fusion erzählen. Oh ja, also einerseits wollte ich sagen, Trials Fusion gibt es ja doch für die Nicht-Next-Gen-Konsolen. Danke an das Twitter dafür. Mei, wer hat mich darauf hingewiesen? Ich weiß nicht genau. Sorry, tut mir leid. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es dann gleich gekauft, weil ich bin ja einfach Trials-süchtig, das muss ich gestehen. Und es gibt es für die Xbox auch noch, also für die PlayStation 3 gibt es es nicht, sondern nur für die Xbox 360. Und ja, ist halt ein Trials. Ist jetzt nicht recht viel sinnvoll besser geworden. Es sind halt nur andere Tracks. Es ist ein bisschen Tron-Optik. Also alles irgendwie so in the future. Aber ansonsten ist es halt ein Trials. Und man kann sich auch mit Uplay connecten, beziehungsweise man kann es eben nicht. Da wollte ich eigentlich nur ranten drüber. Weil ich habe mir gedacht, okay, weil die Weltmacht hat leider keine 360 mehr. Die ist ja nur so auf Next-Gen. Und am meisten Spaß hat mir, wie gesagt, bei Trials gemacht, immer wieder so die Score ein bisschen zu besiegen und dann praktisch sich gegenseitig da langsam so an so die Grenze ranzuspielen, wo ich im Endeffekt verloren habe. Aber der Weg dahin hat einfach Spaß gemacht. Und das, ich habe mir gedacht, über Uplay könnte ja cross-Plattform diese Zeiten irgendwie gesynkt werden, dass man das doch machen kann. Und das ist halt leider... Vielleicht wäre das so, ich habe keine Ahnung, ich kann mich seit 3 Tagen nicht einloggen. Vielleicht ist das auch irgendwie meine Xbox im Netz, das klappt auch irgendwie, aber Uplay geht nicht. Ist auch ganz komisch. Außerdem wollte ich noch weiter über Uplay meckern, weil irgendwie haben sie es so überhaupt nicht. Um es kurz nochmal zu erwähnen, Uplay ist dieses Game Center Steam-artige Ding von Ubisoft. Genau, von Ubisoft. Für Ubisoft-Spiele, das nochmal irgendwie drumherum passiert. Ja. Und ich habe ein bisschen in den Foren nachgelesen, so dass da nicht einloggen können, das ist ein großes Thema. Auf der Xbox One gibt's wohl eine extra Uplay-App, wenn man sich die runterlädt, dann geht es auch im Spiel direkt. Auf der Xbox 360 gibt es natürlich solche Apps nicht. Also ich habe mal einen Support geschrieben an der Stelle. Ich habe auch versucht, mir einen Uplay-Account, also da hat auf der Webseite, mir das irgendwie so anzulegen, mit so einem Avatar und so, ein bisschen, dass man halt dann wenigstens ein Gesicht hat, weil ich habe ja doch auch, bin eingeknickt und habe Trials Frontier auch am Weiterspielen, so, weil es ist halt einfach Trials. Das iPhone-Ding sie mit Free-to-Play. Und genau. So. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, okay, dann ist wenigstens ein Avatar auftaucht, aber taucht auch trotzdem kein Avatar auf. Die Webseite ist auch wieder down. Heute konnte man einen halben Tag lang, oder bis jetzt kann man nicht spielen, weil irgendwie die Uplay-Connection nicht funktioniert. Und wenn du keine Connection hast, kannst du halt nicht spielen, weil ja alles irgendwie so über In-App-Purchases und deine Zeit muss ablaufen. Und du darfst dich ja nicht upgraden, ohne dass es der Server mitkriegt. Dann habe ich auch mal durchgeguckt, was hier so abgeht. Die Konsole wird zugeschissen von Flurry-Fehlermeldungen. Das ist ein CEO-Spaß, sondersgleichen. Das ist lustig. Also wer es nicht weiß, Flurry ist dieses Framework, das man so in seine App packen kann, damit man dem Benutzer möglichst gut beobachtet und so rausfindet, wann der wie spielt und wieso. Oder wo der hinklickt und wo er nicht hinklickt und was so passiert. Und diese ganze Free-to-Play-Mechanik, ich denke, dass nahezu alle diese Titel so eine Art von Ding eingebaut haben, weil da optimieren die ja. Die halben Firmen bestehen ja aus Angebotsoptimierern für, wie kann ich jetzt da mehr Kohle rausziehen. Ich habe Gott sei Dank nicht mehr gekauft, noch. Ich habe ja dieses erste Angebot durchaus gekauft, muss ich meiner Schande gestehen. Naja, ganz schlimm, also Uplay eine Katastrophe, ich kann mich wieder hier dann einloggen, stürzt auch immer wieder ab, auf der Xbox geht's auch nicht, Trials Fusion ist ganz nett, aber eigentlich sollte man wieder Evolution von vorne spielen, glaube ich, vielleicht muss ich mit der Weltmacht einfach ausmachen, aber hat ja keine 360, das hilft ja auch nichts. Ja, do not want these awesome features. Yeah. No. Und interessant, so schäbig Game Center ist, aber dieses Timeout und lokal den Login cachen, das ist einfach, da funktioniert's, weil nach den Apple sagt ja, man soll auf den Game Center Login warten, was kein vernünftiger Mensch macht. FDL machen es lustigerweise. Und Game Center sagt halt dann irgendwann, ja, okay, jetzt tue ich mal so, als hätte ich dich beim Game Center Server angemeldet und lokal für dein Programm sieht es so aus, als würde alles funktionieren. Was dann Uplay also nicht macht. Also das praktisch, die Stufe geht so von so Xbox Live, wo das eigentlich immer schon gut funktioniert hat, so für mich zumindest rund um die Uhr, dann so Game Center ist so das nächst schlechtere, wobei die PlayStation ein bisschen schlechter wie Xbox Live. Dann Game Center und so Uplay ist dann nochmal, das ist schon fast eher wie so schlechtes Browserspiel, das immer abstürzt. Wie hieß denn gleich wieder dieses I don't want these awesome features? Das T-Shirt habe ich ja noch. Man weiß es schon nicht mehr. Open Feind, genau. Da habe ich letztens in einem Podcast gehört, deswegen ist es jetzt gefährliches Halbwissen, dass irgendwie die Firma, die Open Feind gekauft hat, nachdem Open Feind irgendwie aufgegeben hat, jetzt aus Open Feind so ein Trojaner Adware Framework gemacht hat und irgendwie da sich irgendwie reinhängt und ja. Die haben die Install Base gekauft. I don't want these awesome features. Aber nur um nochmal Uplay da einzuordnen, es ist weit schlechter als Open Feind. Ja, wenn es sich noch an die Open Find Experience erinnert. Die UI ist schlechter, ja. Sie auf dem iPad, wenn die UI aufgeht, dann geht das erste Sheet in der Mitte auf das zweite links oben. So, in diesem komischen Präsentierungsmodus. Es kommen irgendwelche Spindicator irgendwo drüber. Es ist, also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe die einzige Größenordnung, die genauso schlimm war, war letztens, meine Mutter macht Geocaching und die Geocaching-Apps, nämlich so Where I Go ist so ein Geocaching-Ding, wo man kann sich so Stories runterladen und dann was machen. Da gibt es auch eine App, so eine Where I Go-App, die ist noch in iOS 5 Optik oder noch davor gefühlt. Und die User Experience war noch schlechter als Uplay, aber das ist, ansonsten kommt da echt nahe nichts gut dran. Ich habe ja jetzt den Fehler gemacht, während ihr gesprochen habt, nochmal in den App Store zu gucken. Mhm. Ich hatte jetzt zum ersten Mal das Gefühl, jetzt bin ich im App Store, aber warum blenden die da im oberen Drittel Werbung ein? Mhm. Also das ist albern, weil es ist natürlich Werbung, aber die Banner sehen die schon mittlerweile so aus, als wäre das Fremdwerbung, die da eingekauft ist. Und das ist halt mittlerweile auch Kram, wo du nicht gedacht hättest, dass die gefeatured werden. Ja, und dann habe ich auf eins geklickt und jetzt lese ich mal einen Kommentar vor zu dieser App. Ich finde es ganz okay, Heyday abklatscht. Farmville 2 ist ein Heyday-Abklatsch. Die History Repeating. Ja. Tja. Oh, Schmerzen. Aber Heyday ist auch schon in der dritten Runde oder so, oder? Weiß ich gar nicht. Aber das ist insoweit eigentlich schon richtig, dass Farmville ein Heyday-Abklatsch ist, weil die haben dann irgendwie aus Heyday hat ja irgendwann noch Phishing eingeführt, dass man irgendwie phishen kann auch. Oder? Nein, ja, serious. Auf eine gewisse Art und Weise schon serious ridiculous, phishing. Aber schon auch serious Phishing. Und Farmville 2, da kann man jetzt auch angeln. Ja. Aber zu wichtigeren Themen, nämlich wir haben noch eine eingeschränkte Empfehlung. Ja, und zwar eingeschränkt, weil wir haben es nicht gespielt. Nur für PC. Ja. Es gibt ein Spiel, das ist jetzt im Early Access, und zwar Orbitalis, das hatte ich schon mal erwähnt vor. Mhm. Weiß ich nicht. Wurde erstellt fürs Ludum Dare 42, glaube ich. Irgendwie so. Ja, 48 steht hier. Kann sein. 48 gibt es auch noch als Browserspiel und kommt jetzt irgendwann für Steam und ist jetzt in Steam Early Access. Allerdings momentan noch bloß für PC. Ist ein Spiel von Alan Zucconi, den ich ja immer sehr genau beobachte. Weil der das wird nochmal groß rauskommen. Das klingt total creepy jetzt, aber ja. Es war übrigens der 28. Ludum Dare, aber Ludum Dare wird hier abgekürzt mal mit LD48, wenn man 2 Tage Zeit hat. Ja. Deswegen macht mich immer total kirre, diese Der Doppelung. Nächste ist übrigens 2 Tage, 48 Stunden. Dieses Wochenende. Ich habe gehört, dass es Ludum Dare ausgesprochen wird. Du hast ja auch Entei schon mal gehört. Anti-Chambert. Ich weiß jetzt warum, weil der Australier ist. Deswegen sagt er Anti-Chamber, nicht Anti. Ah ja, okay. Ja. Naja, jedenfalls kurz nochmal zu Orbitalis. Da geht es darum, dass du so eine Sonde losschickst. Es gibt Planeten, die rotieren und haben Schwerkraft oder Sonnen. Und du musst versuchen, möglichst lange deine Sonne im Orbit zu halten. Mit so einer kleinen Vorschau auch, welchen Weg die nehmen wird, ist ganz süß. Könnt ihr nochmal auch im Browser euch angucken. Oder falls ihr einen PC habt, live bei der Entwicklung dabei sein. Ich habe es mir im Browser ja angeschaut und das ist wirklich, ich bin ein totaler Fan von Orbitalmechanik. Das ist ganz schlimm, dafür ein Gefühl zu entwickeln. Das ist auch in dem Spiel super frustig. Also in dem Browserspiel, ich weiß es nicht, wie weit die Desktop-Version dann davon abweichen wird. Aber es ist witzig. Also wem Sachen wie New Orbit gefallen haben oder die Orbit-Levels von Osmos. Das ist ja übrigens letztens bei den Simpsons auch vorkam. Aber echt? Osmos. Ja. Und da gibt es auch einen GDC-Talk, falls euch das interessiert. Ja, Osmos war noch eins der großen Geschichten, so warum man den Upstorm mochte. Mhm. Tja. So schnell kann es gehen. Bitter Old Man. Wir haben dann auch nichts mehr zu sagen im Prinzip. Oder? Also wir haben das hier alles durchgerödelt. Wir sind am Ende. Wir haben uns wieder auf ein kompakteres Format als die letzten beide Mal irgendwie eingependelt. Irgendwo dazwischen ist der Sweet Spot, glaube ich. Ja. Wenn man halt nichts mehr zu sagen hat, muss man halt aufhören. Genau. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ihr habt jetzt noch Spaß. Ich habe noch was zu sagen. Also Mist. Zwei Empfehlungen. Kino, schaut euch Hör an und Audiobook, holt euch die Känguru-Offenbarung. Die ist nämlich jetzt rausgekommen. Echt? Das mit dem Känguru ist mir schon so oft empfohlen worden. Der Marco will klingen, aber der ist auch auf YouTube komplett einfach zum Hören, oder? Keine Ahnung. Aber egal, hört euch das an. Ja. Geht am besten auf die Lesung. Die Lesung ist am besten. Hör denn noch im Kino? Hör ist noch im Kino, ja. Okay. Das ist gerade erst angelaufen. Ach so. Okay. Zwei Wochen oder drei. Echt immer noch im Kino? Wie ich gerade das Budapest Hotel geguckt habe, lief es aber auch schon. Ja, aber das ist erst zwei Wochen her oder drei. Laufen Filme so lange im Kino? Ich bin so raus aus dieser Laufen Lage. Filme noch drei Wochen im Kino? Wer weiß das? Also Hör ist auf jeden Fall toll. Ja. Grand Budapest Hotel auch. Das ist großartig. Ich hatte noch nie so Lachmuskelkater. Ja. Tja. Gut. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Guck mal fleißig Kino. Und wir hören uns dann wieder hier auf diesem Kanal zu diesem Zeitpunkt, mehr oder weniger. Näheres auf Twitter. Bis dahin, winke winke. Servus. Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte Dinklage, bitte It's Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage,